Und ihr würdet es dann im Internet gut hören, wenn ihr dann etwas tippen wollt. خير ان شاء الله. بسم الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، können die Brüder und Schwestern im Internet gut hören? Kleinen Moment. Wo ist das? Hier auch ein New Stream inshallah rein, weil einige sie können vielleicht eventuell nicht so gut hören. Deshalb haben sie sich nicht da. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich komme nicht. Es gibt ein Programm, wo ich rein und gehen kann, das heißt Ustream. Ich habe ein Licht, damit er gut sieht. Ich weiß nicht, tut mir leid, aber mit dieser Ustream, es gibt ein Problem, ich kann nicht so. Ich kann nicht rein. Oh, live ist ein Live. Ja. Mir leid, das geht nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Nee, weil andere, die haben gesagt, die können nicht so gut hören. Tut mir leid, das geht nicht. Bismillah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen die Mikala weiter mit Subul Salam. Und wir haben voriges Mal angefangen mit Warnung vor bestimmten Eigenschaften, die schlecht sind und die eigentlich nicht Eigenschaften von einem Mu'min sein dürfen. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb Geduld zeigen. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان الحديث عند البخاري ومسلم أي علامة النفاق عند المرء هذه الثلاثة وكذلك في حديث آخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر رابعة وهي إذا خاصما فجر وإذا خاصما فجر وفي رواية أخرى وإذا عاهد غدر وفي الحديث دليل على أن من كانت فيه خصلة أو خصلة من هذه كان فيه خصلة من النفاق فإذا كانت كلها موجودة عند الإنسان فهو كامل النفاق بحديث وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم هذه الخصال هي خصال المنافقين فإذا كانت عند مؤمن فهذا يكون أشبه بالمنافق والنفاق يكون هنا مجاز والنفاق نفاق نفاق اعتقاد ونفاق عمل وما نفاق الاعتقاد فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر كما المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون الإسلام ولكن في نفوسهم يبطنون الكفر والعياذ بالله النفاق الآخر وهو النفاق بالخصال أو ببعض الأعمال مثل الكذب والغش وعدم وجود الخيانة، عدم وجود الأمانة، يعني يكون الإنسان خائن. فهذا فيه خصال من النفاق. وانتبهوا بارك الله فيكم، يجب أن تكون هذه الأمور خصلة عند الإنسان، يعني عادة عنده أو صفة عنده، وليس أن الإنسان مثلا وعد مرة وأخلف فيقال له فيك خصلة من خصلات النفاق، هذا لا، إنما تكون عنده عادة ويكون دائما على ذلك، أو أغلب وقت أو أغلب أحيان هذا الإنسان يكون على هذه الخصال. فلذلك بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يقول أنه هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه اللي يكون عنده مثل هذه الصفة. أما في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي إشارة إلى صفات يجب على المسلم أن يبتعد عنها وألا يعتاد عليها، لأن الأمر خطير، نسأل الله العافية والسلامة، والمنافق في الدرك الأسفل من نار جهنم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أبو هريرة رضوان الله عليه برشتته جزء جزانته الله صلى الله عليه وسلم ذاكته Zeichen eines Heuchlers sind drei. Wenn er spricht, dann lügt er. Und wenn er verspricht, dann hält er nicht sein Versprechen. Und wenn ihm etwas anvertraut wird, dann ist er untreu. Das heißt jetzt bei Bukhari und Muslim. Es gibt auch bei Bukhari und Muslim noch eine Eigenschaft, und zwar, wenn er streitet, dann übertreibt er im Streit. Und es liegt noch in einer anderen Überlieferung. Und wenn er einen Vertrag abschließt, dann hält er nicht an seine, an die Bedingung der Verträge. Das sind bestimmte Eigenschaften, die ein Moslem nicht haben darf. Und der Moslem darf nicht lügen, darf nicht betrügen, darf nicht übertreiben, wenn er streitet, indem er anfängt, wal'iyadu billah, zu schimpfen und die anderen zu beschimpfen, möge Allah so. Das sind Eigenschaften von den Heuchlern, diese fünf, die erwähnt worden sind. Und der Mu'min, der Muslim, meidet solche Eigenschaften, weil Allah diese Eigenschaften verboten hat. Oder müssen wir hier unterscheiden zwischen einer Eigenschaft bei einer Person und einem Fehler, was eine Person begeht? Es kann sein, dass ein Moslem lügt einmal oder zum Beispiel bei einem Streit verliert er seine Nerven und dann ist er übertrieben. Aber dies darf nicht als Eigenschaft für einen Moslem sein. Und das ist der Unterschied zwischen einem Fehler und sozusagen eine Gewohnheit bei einem Menschen. Der Heuchler, das ist seine Gewohnheit. Das bedeutet, meistens lügt er, meistens hält er nicht an sein Versprechen, meistens macht er schlecht. Aber ein Mu'min, ein Muslim, meistens versucht er das Gute zu praktizieren und versucht er die Wahrheit zu sagen und versucht er treu zu sein. Das ist seine Eigenschaft. Heuchlerei, es gibt zwei Arten von Heuchlerei. Eine Art von Heuchlerei, das ist die größte Heuchlerei, und das ist, dass man im Herzen Kafir ist, dass man im Herzen die Religion verleugnet oder wirklich die Religion nicht annimmt, aber nach außen zeigt er sich als religiöser Mensch. Und diese Leute waren zur Zeit von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Es gab einige von ihnen, die sich nach außen als Gläubige begeben haben, aber nach innen, das wird innerlich, wussten sie selber, dass sie den Glauben nicht verinnerlicht haben. Zweite Art von Nifaq, die zweite Art von Heuchlerei, ist diese Heuchlerei in Taten. Das will, wenn man hier spricht, dann lügt er, wenn man verspricht, dann hält er nicht, wenn ihm etwas anvertraut wird, dann hält er nicht daran oder ist er untreu? Wenn er streitet, dann überstreitet er das Maß. Und wenn er Vertrag abschließt, dann hält er nicht. In der Überlieferung auch bei seinem Muslim, diese Person ist ein Heuchler, wenn er auch betet und wenn er auch fastet und behauptet, dass er Muslim ist. Und das ist, diese Überlieferung ist problematisch für die Gelehrten, weil sie gesagt haben, ein Muslim, es könnte sein, dass ein Muslim solche Eigenschaften hat, aber der hat den Glauben im Herzen tief und der ist Muslim, aber der hat schlechte Eigenschaften. Deshalb haben die Muslime, die Gelehrten des Islam, das interpretiert, indem sie gesagt haben, diese Eigenschaften sind die Eigenschaften von Heuchlern, als ob der Muslim wie die Heuchler wäre. Aber da kann man nicht sagen, dass er Heuchler ist, weil der Heuchler, der wird in die letzte Stufe, in die schlimmste Stufe in der Hölle kommen. Und der Heuchler ist ursprünglich kein Moslem, aber diese Person ist ein Moslem, aber der macht diese Fehler. Und deshalb, manche Gelehrten haben gesagt, das war in der Zeit von unserem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Aber später, da gibt es nicht, dass man sagt, ja, das ist Heuchler, weil die Muslime stark waren. Und da hat man nicht gebraucht, oder heutzutage zum Beispiel, man braucht nicht zu heucheln, weil jeder sagen kann, ich bin Muslim oder ich bin kein Muslim. Das ist anders als die Zeit von unserem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Aber der Sinn dieser Überlieferung ist, dass man solche Eigenschaften meiden muss, und dass man von uns solche Eigenschaften unterlassen muss. Und wiederhole, weil das sehr wichtig ist, wir müssen unterscheiden zwischen einer Eigenschaft einer Person und einem Fehler, was diese Person eventuell gemacht hat. Das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Wenn die Gewohnheit bei einer Person so ist wie hier, wenn es diese Person und hier so ein Heuchler, wenn diese Person auch fastet und betet und behauptet, der wäre ein Moslem, wenn man das übertreibt auch. رضي الله سبحانه وتعالى ونسبه. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سباب المسلم فسق وقتاله كفر. متفق عليه. السب هو الشتم والتكلم في أعراض الناس، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله أو من طاعة الله. فلا يجوز سب المسلم، لا يجوز سب المسلم. أما الفاسق، أما الفاسق هل يجوز سبه أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال نعم يجوز، واستدلوا بأحاديث، ولكن الأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة ضعيفة، منها اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس، هذا الحديث ضعيف. كذلك حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يحذره الناس، هذا أيضا ضعيف. ومن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، كذلك ضعيف. الأحاديث التي ذكروها في هذا الباب كلها ضعيفة، ويبقى الأمر أن الفاسق مسلم ولا يجوز أن يسب هكذا إلا إذا أتى بشيء يعني يستطيع الإنسان من خلاله أن يسبه. وأخرج الإمام مسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين يجاهرون بالمعاصي، هؤلاء لأنهم هتكوا ستر الله سبحانه وتعالى، فجاز أن يتكلم فيهم وأن تظهر أحوالهم وأقوالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك الأكثر أكثر العلماء يقولون يجوز يقال للفاسق يا فاسق يا مفسد، وكذلك بالنسبة لأن يتكلم في غير وجوده يعني في غيبته من باب النصيحة لبيان الحال أو للزجر لا لقصد الوقيعة فيه، لأنه لا يجوز الانتصار للنفس بمثل هذا الكلام. وأما قوله وأما قوله وقتاله كفر دال على أنه يكفر من يقاتل المسلم بغير حق، وهذا الذي يستحل قتل المسلم أو قتال المسلم لأجل الإسلام. أما إذا كانت المقاتلة لغير ذلك فالكفر هنا هو كفر النعمة والإحسان وأخوة الإسلام، لا كفر الذي ينقل عن الملة، وإنما يعني مثل الكفار أنهم ما يشكرون النعمة ويجحدون النعمة، فكذلك يقال له يعني هذا من باب المعصية. فلذلك بارك الله فيكم، ننتبه لهذه المسألة، أن الإنسان لا يطلق لسانه، وإنما ينتبه لأنه قد يقول كلمة يندم عليها في الدنيا وثم يوم القيامة. لذلك الإنسان ما يسب مسلم إلا في حالة الغضب لله سبحانه وتعالى، لما يأتي هذا المسلم بشيء يعني كبير فيقال له أنت منافق، أنت كذا، أنت كذا، أو يا فاسق يا فاجر، هذا يجوز في بعض الأحيان لبعض الأشخاص وليس دائما، الأصل أنه لا يفعل، والله تعالى على وعلم. أبو هريرة جولي ابن مسعود رضوان الله عليه يتسيلتي بس دي قزنت الله صلى الله عليه وسلم ساكتي بشمفن أينس مسلمس إس فري فيل und kämpfen, bekämpfen eines Moslems ist Kufur. Das wird verleugnen oder Wahrheit bedecken. Was bedeutet das? Das bedeutet, man sollte den Moslem nicht beschimpfen, weil beschimpfen bedeutet entweder, dass man ihm schlechte Wörter sagt oder dass man hinter seinem Rücken redet oder seine Fehler verbreitet. Und da sollte man das nicht machen, ursprünglich, weil das in unserer Region nicht in Ordnung ist. Und Beschimpfen eines Moslems ist verboten, außer bei bestimmten Leuten, auch wenn sie Muslime sind, dann sagen die Gelehrten, kein Problem, dass man über diese Leute schlecht redet oder dass sie auch beschimpft werden. Und die Gelehrten, die das gesagt haben, sie haben bestimmte Hadithe erwähnt, aber diese Hadithe, die sind schwache Hadithe und da kann man die nicht als Beweis nehmen. Und zwar redet über den Frevler, was er hat von Eigenschaften, damit die Leute gewarnt werden. Oder bis wann schweigt ihr und redet nicht über denjenigen, der übertreibt in Sünden? Ihr sollt über ihn reden, damit die Leute ihn erkennen. Derjenige, der sich nicht mehr schämt vor Allah und vor den Leuten und macht die Sünden, dann gibt es kein Riebe für ihn. Das heißt, da kann man auch über ihn reden, wenn er nicht da ist. Diese drei Überlieferungen, die sind alle schwach. Die sind alle schwach. Deshalb der Muslim, bevor er über die anderen spricht, muss er sich selber ändern zum Besten und er muss die Fehler bei sich selber suchen, bevor er die Fehler bei den anderen sucht. Aber es gibt manche, die sehr Schlimmes tun und sehr schlechte Taten begehen und da muss man vor solchen Leuten warnen, damit die Muslime aufpassen. Aber da macht man nicht, weil man sozusagen sein Egoismus zufriedenstellt oder weil man ein Problem mit den anderen hat. Nein, da muss man das für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Für Allah subhanahu wa ta'ala, damit die Leute aufpassen und damit die Leute nicht denken, dass diese Leute richtig tun, was sie tun. Der Prophet sagte, alle von meiner Nation, die sind sozusagen gesund. Außer diese Leute, und die werden verziehen, außer diese Leute, die öffentlich die Sünden begehen. Wenn eine Person öffentlich zum Beispiel die Sünden begeht, und ist ihm egal. Und man sagt ihm, fürchte Allah, und der macht weiter. Wenn man redet, ja, dieser Mann, der immer die Sünden begeht, oder dieser Mann, es gibt zum Beispiel manche Muslime, der trinkt Alkohol, der geht mit Frauen, der macht alles. Und wir sehen das alle. Wenn man über solche Leute spricht, dann kein Problem, weil diese Leute selber, sie haben kein Schamgefühl vor Allah und vor den Menschen. Aber wenn man auch über solche Leute spricht, dann sollte man das mit Absicht machen, dass man die Leute warnt, nicht, dass diese Leute schlimmer machen, sondern dass die Leute aufpassen. Und das ist der Sinn in diesem Sinne. Natürlich, es gibt ein paar Überlieferungen zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man gesagt hat, ja, o Prophet, dieser Mann ist Heuchler. Oder o Prophet, dieser Mann, lass mich diesen Heuchler tadeln. Der Prophet hat dazu nicht gesagt. Manchmal hat er gesagt, sag nicht, dass er Heuchler ist. Sag nicht, dass er verdammt ist. Manchmal hat er nicht gesagt. Weil die Situation, wenn jemand einen großen Fehler begangen hat, große Sünde begangen hat, dann verdient er auch zum Teil in bestimmten Themen, dass man ihn so nennt. Gerade sollte man immer aufpassen. Und wenn zwei Muslime sich beschimpfen, die Sünde bekommt der Erste, der angefangen hat. Weil er der Grund war, dass diese beiden sich beschimpft haben. Das heißt allgemein, man sollte aufpassen und man sollte die anderen nicht beschimpfen. Man sollte seine Zunge hüten. Nicht, dass man am letzten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala steht und hat man große Fehler gemacht und dann wird von den Sünden von den Menschen genommen und von seinen guten Taten werden sie gegeben. Und am Ende, wenn er keine guten Taten mehr hat, dann kommt er wieder vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Beschimpfen eines Moslems ist Favor. Favor bedeutet, dass man den Weg, das Gute verlässt und was anderes macht. وَقِتَالُهُ كُفْر, Bekämpfen eines Moslems ist Kufr. Kufr, man sagt Unglaube, aber Kufr ist nicht immer Unglaube. Kufr bedeutet eher verleugnen und bedecken der Wahrheit, nicht akzeptieren, nicht annehmen der Wahrheit. Und Kufr hat zwei Arten, groß, was eine Person vom Islam ausschließt, und klein, das nennt man Kufr al-Ni'ma, dass man nicht dankbar ist. Und hier, das ist eher diesen Sinn gemeint. Das bedeutet, wenn man gegen einen Muslim kämpft, oder wenn man den Muslim bekämpft, wegen seiner Religion oder wegen Islam, dann ist man kein Muslim mehr. Aber wenn man, das wäre derjenige, der gegen den Muslim kämpft, aber wenn man gegen einen Muslim kämpft, wegen anderen Interessen, nicht wegen der Religion, dann ist das eine große Sünde und man darf sowas nicht machen, weil das die Undankbarkeit belegt und beweist. Und das ist die Acht eigentlich von Nicht-Muslimen, nicht von Muslimen. Muslime, wenn sie auch Probleme haben, versuchen sie das zu lösen, aber Nicht-Muslimen oder die Leute, die an Allah nicht glauben, diese Leute eigentlich, wenn sie Probleme haben, dann kämpfen sie gegeneinander wegen ihrer Interessen. Aber heutzutage, wir sehen das anders natürlich. Das bedeutet, weil alles durcheinander geworden ist, weil die Leute nach Wissen nicht mehr suchen, weil Allah SWT nicht gebracht. Deshalb muss man aufpassen und das sollte man immer wissen. Allah subhanahu wa ta'ala schreibt alles und Allah subhanahu wa ta'ala wird mit uns abrechnen. Und am letzten Tag ist es sehr schwer, wenn man einen Fehler begangen hat. Nochmal. Kufr hier bedeutet nicht der große Kufr, sondern eher bedeutet das der kleine Kufr. Aber wenn jemand einen Muslim bekennt, für seine Religion, weil du Muslim bist, dann wirst du bekämpft. Denn derjenige, der das macht, ist kein Muslim, wenn er von Muslimen ist. Und wenn er nicht Muslim ist, das ist normal von den Kuffar, die gegen den Islam sind, dass sie den Islam bekämpfen wollen. رضي الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الحديث متفق عليه أي عند البخاري ومسلم. المراد بالحديث التحذير من الظن بالمسلم شرا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والظن هو ما يخطر بالنفس من التجويز المحتمل للصحة والبطلان، فيحكم به ويعمل عليه. فالمراد هنا التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو عن التهمة التي لا سبب لها يوجبها، كمن اتهم بالفاحشة ولم يظهر عليه أنه فعل فاحشة. أي المراد بالتحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليها وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به. والحديث وارد في حق من لم يظهر منه شر ولا فحش ولا فجور. إنسان ما ظهر منه شر ولا فحش ولا فجور، فلا يظن فيه السوء، وإنما يظن فيه الخير، يظن فيه الخير. ولذلك بارك الله فيكم، الظن الخير بالمسلم واجب، الظن الحسن بالمسلم واجب، الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى واجب. ولكن هناك من يظن به الشر نتيجة أعماله، هو معروف عنه الفجور ومعروف عنه الفحش، فإذا ظن بهذا السوء لا بأس، لأنه أصلا معروف عليه. أما الإنسان الذي ما يظن به السوء، فالذي لا يظهر عنده السوء فلا يظن فيه إلا الخير. وسوء الظن يأتي لماذا؟ لأن الناس تخالط من يجاهر بالخبائث ويجاهر بالحرام، فالإنسان أو هو الإنسان نفسه يعمل حرام فيظن أن الناس كما نفس هذا الإنسان. لذلك بارك الله فيكم قال: فإن الظن أكذب الحديث. سماه حديثا، إنه حديث نفس، إنسان يحدث نفسه في هذه القضية. وإنما كان الظن أكذب الحديث لأن الكذب لمخالفته الواقع من غير استناد إلى أمارة، وقبحه ظاهر. الكذب يخالف الواقع والقبح ظاهر. وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء، ولكن هو ما عنده شيء، لأنه في موضع تهمة يتهم فقط. فلذلك كان الظن أكذب الحديث. شوف الكذب، الإنسان يعلم أن الواقع شيء وهذا يغير الواقع، أما الظن أصلا ما في شيء، يعني ما في لا علامة ولا إمارة وأمار عفوا، وإنما اتهم رجل آخر فبنى على هذا الاتهام وكأنه حقيقة، وصار الظن أكذب الحديث. فذلك الإنسان يبتعد عن الظن السوء، وإنما يظن بالمسلم الخير، المسلم الذي ظهر منه الخير. ومشكلة المسلمين اليوم كثيرة في هذه القضية بالذات، نسأل الله العافية والسلامة. وودت الثانية لو أن كل النساء زواني، نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه ذاكته دقزانك الله صلى الله عليه وسلم ذاكته passed out for Vermutung oder besser gesagt schlechte Vermutung, nämlich die schlechte Vermutung ist von den Wörtern das Schlimmste vom Lügen. Das Schlimmste vom Lügen ist die schlechte Vermutung. Das heißt bei Bukhari Muslim. Was bedeutet diese Überlieferung? Diese Überlieferung ist eine Warnung, dass man nicht schlecht vermutet, wenn man von Muslimen spricht oder wenn man bei Muslimen ist. Weil diese Vermutung, die basiert sich auf gar nichts. Das heißt, du hast jemanden gesehen und dann bekommst du etwas im Herzen, ah, dieser Mann, oder der macht etwas, ah, diese Person macht bestimmt etwas. Und auf diese Vermutung baut man und da denkt man, dass das Gewissheit geworden ist. Und das ist sehr schlimm. Im Islam darf man nicht sowas tun und sowas haben. Im Islam, wenn du vermutest, dann sollst du gut vermuten und nicht schlecht vermuten. Du sollst nach Entschuldigungen suchen und nicht nach den Fehlern von den anderen suchen. Deshalb hat der Prophet uns gewarnt davor, dass wir schlechte Vermutungen haben. Weil wenn man schlechte Vermutungen hat, dann wird man darauf bauen und da wird man handeln auch eventuell, indem man hinter dem Rücken von den anderen spricht oder indem man Gegenschaft zu den anderen, Feindschaft zu den anderen entwickelt, obwohl gar nicht im Spiel ist. Und deshalb, wir sollen verstehen, wenn wir eine Person haben, diese Person ist allgemein guter Muslim und diese Person praktiziert den Islam, man hat von dieser Person Schlechtes gesehen, dann darf man von dieser Person nicht Schlechtes vermuten. Aber wenn eine Person bekannt ist, diese Person macht Probleme, macht Sünden, ist schlecht, lügt, betrügt, hier, wenn man sagt, ja, bei dieser Person, tut mir leid, vermute Schlechtes, hier kann man. Weil diese Person bekannt ist, da sieht man, dass diese Person was Schlechtes macht. Aber wenn die andere Person nicht Schlechtes macht, dann darfst du nicht vermuten. Ja, aber der zweite Satz im Hadith ist am wichtigsten. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكَّذَبُ الْحَدِيثِ. Nämlich, schlechte Vermutung ist das Schlimmste, oder das ist vom Lügen das Schlimmste, wenn man etwas sagt und lügst, das Schlimmste davon. Ja, aber Vermutung hat mit Sprechen nichts zu tun. Und Lügen, wenn man spricht, dann lügt man. Wie kann man das verbinden? Schaut mal bitte und verstehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns ein sehr schönes Beispiel gegeben. Wenn jemand lügt, dann ändert man die Wahrheit. Man weiß zum Beispiel, das ist jetzt, ich trage einen Becher. Okay, das ist die Wahrheit, ich trage einen Becher. Dann kommt jemand und sagt, nein, der trägt keinen Becher. Also diese Person ändert die Wahrheit. Und da weiß man, dass diese Person lügt. Obwohl man weiß, bei Vermutung, man beschuldigt die anderen etwas, ohne Beweise, ohne Argumente, und man denkt durch Vermutung, dass es richtig wäre. Deshalb ist es, als ob man selber mit sich selber spricht. Und da lügt man mehr als derjenige, der die Wahrheit geändert hat. Und deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese schlechte Vermutung ist das Akdabul Hadith. Das bedeutet, im Lügen ist das am schlimmsten, dass man vermutet. Weil man auf nichts basiert. Es gibt keine Basis dafür. Nur weil eine Person mir nicht gefällt, ich denke, diese Person ist so und so. Natürlich hier im Herzen ein bisschen. Und das ist die Vermutung. Die Vermutung muss man nicht unbedingt jetzt aussprechen. Weil wenn man ausspricht, dann ist das nicht mehr nur Vermutung, sondern das ist eher Riebe geworden oder Lügen, Verleumden. Oder, dass man hinter dem Rücken von den anderen, das wird Lästern, ist das geworden. Entweder Lästern oder Verleumden. Deshalb soll man aufpassen. Wenn man etwas auch Schlechtes vermutet, dann sollte man danach nicht suchen. Das ist wichtig. Vermutet man etwas schlecht, dann lässt man Hände weg. Weil wenn man danach sucht, dann wird diese Vermutung schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dann wird man anfangen, Riebe zu machen Und da wird man hinter dem Rücken von den anderen reden und da wird man spionieren. Und das sind verbotene Dinge. Wenn man auch etwas Schlechtes vermutet, dann sollte man das zurückziehen und sollte man sagen, ah, Allah wird mit dieser Person abrechnen, nicht ich. Aber leider, wir sind in einer Zeit, warum gibt es so viele Vermutungen und Lügenverbreitungen? Warum? Ja, weil viele Leute Sünden begehen und viele Leute schlecht machen und die denken, dass die anderen auch so sind. Deshalb sagt man im Arabischen, die Hure wünscht sich, dass alle Frauen Huren werden. Damit man ihr nicht sagt, du bist Hure. Sie sagt, ja, alle sind so. Weil sie weiß, dass sie Fehler macht. Der Lügner wünscht sich, dass alle lügen. Warum? Weil wenn er nur lügt, dann sagt man, du bist Lügner. Die anderen sagen die Wahrheit. Aber wenn alle lügen, sagt er, ja, alle lügen. Bitte aufpassen. Dieses Wort, was wir heute hören von manchen, ach, alle lügen, alle betrügen, alle sind schlecht. Das sollte man immer sagen, außer diejenigen, die Barmherzigkeit Allahs bekommen haben, die machen das nicht. Oder lieber besser, dass man nicht alle sagt, sondern da sollte man lieber sagen, viele, manche, die meisten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so sagen, wir reden über Muslime. وعن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية خلص خليه بس تحترق خلص خلص بارك الله جزاك الله عليكم وعن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه يا أخوة الحديث فيه قصة وهي أن عبيد الله ابن زياد عاد يعني زار معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه وكان عبيد الله عاملا على البصرة في إمارة معاوية وولده يزيد فقال له ذلك ورواه الطبراني في الكبير من وجه آخر عن الحسن قال قدم علينا عبيد الله ابن زياد أميرا أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شديدا وفيها معقل المزني فدخل عليه ذات يوم فقال له انتهي عما أراك تصنع فقال له وما أنت وذاك ثم خرج إلى المسجد فقلنا له ما كنت تصنع بكلام هذا السفيء على رؤوس الناس فقال إنه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس ثم مرض فدخل عليه عبيد الله يعوده فقال له معقل ابن يسار إني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة ولفظ المصنف أحد روايتي مسلم وأخرج مسلم ما من أمير يلي أمر المسلمين لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة ورواه الطبراني وزاد كنصحه لنفسه لذلك يا أخوة بارك الله فيكم ننتبه لهذه المسألة الراعي هو القائم بمصالح من يرعاه وقوله يوم يموت أي يوم يدركه الموت غير تائب من الغش والغش هو ضد النصح ويتحقق الغش بظلمه لهم بأخذ أموالهم وسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم وعدم الانتباه إلى حاجاتهم، و يعني بمعنى آخر الحكام اللي عندنا اليوم، هذا الذي يفعل تماما، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك بارك الله فيكم، حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية والسلام. شوفوا الإمام العادل الله سبحانه وتعالى يظله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأما هذا الذي يغش الرعية لا ينصح لهم ولا يقوم بأمرهم ويضيع مصالحهم، فهذا والعياذ بالله إن مات يوم يموت هذا حرم الله عليه الجنة، فنسأل الله العافية والسلام. والحديث في تحريم الغش وأنه من الكبائر، نسأل الله العافية. والحديث الذي بعده الحمد لله، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللي صعب عليهم يظلمهم يا ربي اشقق عليه. وفي رواية لعن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا باللعنة عليه، يعني أن يدخل عليه كذلك المشقة لأنه يشق على الناس ويظلم الناس. أما الذي يترأف بحالهم وينصح لهم فهذا طبعا المفهوم أنه يا رب وفقه وليس أن تشقق عليه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. معقل بن يسار رضي الله عليه زارته ich habe den Propheten صلى الله عليه وسلم sagen gehört. Jeder Diener, der Verantwortung für Leute hat und es kehrt, während er Unrecht mit ihnen gemacht hat oder während er ihnen ihre Rechte nicht gegeben hat, diese Person stirbt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm das Paradies verbieten. Das bedeutet, er kommt nicht ins Paradies. Der geht in die Hölle. والعياذ بالله. معقل بن يسار ist ein Sahabi, der das vom Propheten صلى الله عليه وسلم gehört. Und معقل war in Basra, in Basra, Irak. Und damals gab es Ubaydullah ibn Ziyad. Der war der Provinzleiter von Al-Basra. Und dieser Ubaydullah war natürlich einer, der ungerecht war. Und er war hart mit den Leuten. Ma'qal hat ihm das gesagt. Ma'qal hat ihm das gesagt. Diese Überlieferung. Warum hat er Ma'qal das gesagt? Er war krank. Und Ubaydullah kam zu ihm. Dann hat er ihn besucht. Und er hat ihm gesagt, schau mal, ich möchte nicht sterben, bevor ich dir was sage, was ich vom Propheten Muhammad sallam gehört habe. Der Provinzleiter. Und Ma'qal sagt ihm. Der Prophet sallam sagte, wenn jemand die Verantwortung für bestimmte Leute hat und der ist sozusagen, der ist untreu in seiner Verantwortung, wenn er so stirbt, dann wird er nicht ins Paradies kommen. Warum hat er das gemacht? Damit er ihm eine Nasiha geben kann, damit er ihm einen Ratschlag, einen guten Ratschlag, weil er ungerecht gemacht. Was bedeutet das? Was bedeutet diese Überlieferung? Also wenn du ein Führer bist, oder wenn du ein Leiter bist, oder wenn du ein Präsident bist, oder egal, wenn du verantwortlich bist für eine Gruppe von Muslimen, du musst deine Arbeit richtig leisten und richtig machen. Wenn du das nicht tust, dann wirst du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und es kann sein, dass man nicht in die Hölle, nicht ins Paradies kommt, weil man ungerecht war. Das bedeutet, wenn man sein Volk betrügt, wenn man sein Volk zu Unrecht behandelt, unterdrückt, ihnen ihre Rechte nicht gibt. In drei Themen sind das am wichtigsten bei uns Muslime: Blut, Vermögen und damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Blut, das wird deine Seele, dein Vermögen, al-'ird, das bedeutet das, was unantastbar ist, das wird deine Würde, familienmäßig oder personenmäßig. Und wenn der Führer diese drei nicht beachtet und der unterdrückt sein Volk, der macht schlecht mit seinem Volk. Genau, was wir heute sehen. Genau, was wir heute sehen von den Führern bei den Muslimen, die meisten von ihnen, die sind so. Die geben das Volk, die geben dem Volk keine Rechte, die unterdrücken das Volk, sie tun alles, was sie wollen mit dem Volk. Und la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Deshalb solche Leute sollen solche Hadithe hören. Nicht, dass man ihnen immer sagt, ihr seid die Besten und ihr seid Guten, sollte man ihnen auch sagen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala muss bewahren. Wenn man ihnen ihre Rechte nicht gibt und wenn man sie unterdrückt, dann wird man am letzten Tag kommen und da hat man ein großes Problem, nur Allah subhanahu wa ta'ala muss bewahren. Weil Betrug, das ist ein Betrug für das Volk. Allah hat dem Führer eine Gabe gegeben, dass er führen darf. Und dass er ein Volk, dass er verantwortlich ist für ein Volk. Wenn er dieser Verantwortung nicht nachgeht und wenn er keine Gerechtigkeit hat, dann wird er zur Rechenschaft gezogen. Aisha sagte auch, das nächste Hadith, der Prophet sallam sagte, bezüglich Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhi fashaqqa alayhi. O Allah, wenn jemand die Verantwortung für etwas von meiner Umma, von meiner Nation genommen hat, und er hat das für sich schwer gemacht, oh Allah, mach sein Leben schwer. Das heißt, in anderen Wörtern, wenn man das erleichtert, indem man die Religion praktiziert und gerecht ist, oh Allah, erleichtere für ihn. Subhanallah. Schaut mal, der Prophet sagt in einem Hadith, der gerechte Führer, der gerechte Häuptling, der gerechte Präsident oder König oder so weiter, Emir, dieser wird unter den, wird das Schatten von dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag genießen. Aber derjenige, der schlecht gemacht hat, der wird nicht ins Paradies kommen. Derjenige, der sein Volk betrogen hat, unterdrückt hat, der wird in die Hölle kommen, wal'iyadu billah. Und sein Leben auch wird schwer sein, weil der Prophet mit Gebet gegen ihn gemacht hat. Wenn wir das sagen, dann bekommt man vielleicht eine Frage im Kopf sofort. Sagt, schau mal, die haben Palast und Schlösser, die haben alles, die haben Autos, die haben alles, was sie wollen. Ja, und du sagst, ja, das wird, ihr Leben ist schwer. Wallah, ihr Leben ist schwer. Weil die Sache, das schöne Leben ist nicht, was man denkt. Weil es gibt Millionen auf dieser Welt, die sind Millionäre. Aber frag sie, ob sie zufrieden sind, ob sie gut leben. Ich meine, vor ein paar Monaten ein Milliardär hier in Deutschland, der hat Selbstmord begangen. Warum? Der hat geschrieben, der ist mit seinem Leben unzufrieden. Der hat alles, was er sich wünscht. Und deshalb, Subhanallah, es gibt etwas im Herzen. Wenn das weggenommen wird von uns, egal was du machst, egal was du tust, egal wie viel du hast, wirst du niemals ein schönes Leben führen. Und wenn du das ist so ein Stück, was im Herzen ist, wenn du das hast, wenn du auch nichts zum Essen hast, nichts zum Trinken hast, wenn du krank bist, wenn die Leute mit dir Unrecht tun, dann bist du froh und du hast Freude am Leben. Und deshalb sollen wir das verstehen. Wenn der Prophet so ein Bittgebet sagt, dann wird das inshallah passieren. Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idha qatala ahadukum falyajtanib al-wajh." وفي رواية إذا ضرب أحدكم وفي رواية فلا يلطمن الوجه وكلها صحيحة وهذا دليل تحريم الضرب على الوجه وإنه يتقى ولو حتى في الجهاد يعني يبتعد عن ضرب الوجه أو لطم الوجه. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه تلك تسيك زنك الله صلى الله عليه وسلم ذاكت تني من فهو إيش كيمفت ولا أخفلش بريجلت dann sollte man das Gesicht meiden. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Deswegen, wenn du jemanden schlägst oder wenn du gegen jemanden kämpfst, dann meidest du das Gesicht. Auch wenn das im Dschihad wäre, auch wenn das bei, das wird meiden, nicht absichtlich auf das Gesicht schlagen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das ist ein klares Hadith. Barakallahu. Und das ist ein allgemeines, das ist ein allgemeines Verbot, verschlagen auf das Gesicht in allen Bereichen. In allen Bereichen. Auch wenn man sagt, ja, das ist wie Tadeln und sowas. Nein. Weil das Gesicht, das macht der Mensch. Und deshalb muss man aufpassen. Wenn man etwas im Gesicht eines Menschen macht, dann bleibt das. وعن أبي هريرة كذلك قال أن رجلا أخ عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب أخرجه البخاري. الحديث نهي عن الغضب، أي نهي عن اجتناب أسباب الغضب والتعرض لما يجلب الغضب. أما نفس الغضب فهذا أمر جبلي، يعني ما في إنسان ما يغضب، هذا أمر موجود في الإنسان، وإنما يحاول الإنسان أنه يكبح الغضب وأنه لا يعني لا يأتي بالأسباب التي أو لا يتفاعل مع الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، وهذه مجاهدة النفس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وفي رواية لا تغضب ولك الجنة، ولك الجنة. لو كان المسألة سهلة ما كان أخذ الجنة، ذلك الإنسان أصلا في أصله يغضب، ولكن هنا النهي عن الغضب وأسباب الغضب. فنسأل الله العافية والسلام. والغضب يا أخوة يؤدي إلى كثير من المسائل التي لا تحمد عقباها. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. أخ أبو هريرة erzählte, dass ein Mann dem Propheten صلى الله عليه وسلم fragte, O Gesandter Allahs, O Gesandter Allahs, أوصني, das bedeutet, empfehle mir, oder berate mich, oder gib mir ein Wort, eine Empfehlung. Der Prophet sagte, sei nicht zornig, sei nicht zornig. Und er wiederholte das ein paar Mal. Das Hadith bei Al-Bukhari. Dass man keinen Zorn bekommt, dass man sich nicht aufregt, das können wir alle nicht. Weil der Mensch ist einmal zufrieden, einmal nicht, einmal ist er ruhig, einmal ist er genervt. Aber der Sinn hier ist, man sollte nicht die Mittel und die Gründe bringen, die dazu beitragen, dass man zornig wird. Und da sollte man Geduld zeigen. Der Prophet ﷺ sagte ihm bei der Überlieferung bei Imam Ahmed, sei nicht zornig und du bekommst das Paradies. Das heißt, der Muslim muss sich beherrschen, diese Selbstkontrolle haben, wenn man genervt wird oder sich aufregt, dass man stoppt und dass man sozusagen sich selber kontrolliert. Und das ist schwer. Das ist schwer. Ich meine, Musa a.s. Musa a.s., ein Prophet, er war zornig, salawatullahi salamu alayhi, indem er die Tafeln genommen hat und er hat die Tafel geschmissen. Und drinnen gab es das Wort Gottes. Der Prophet war einmal zornig, die Sahaba haben ihn angeschaut. Haben gesagt, wir haben das in sein Gesicht gesehen, wie er zornig war, sallallahu alaihi wa sallam. Deshalb soll jemand, barakallahu fikum, das verstehen. Dass wir zum Beispiel sagen, Du wirst niemals dich nerven oder niemals zornig werden oder niemals dich aufregen. Das gibt es nicht, weil das menschlich ist. Aber der Sinn ist, wenn du versuchst, dich zu kontrollieren und dich nicht aufzuregen, dann bekommst du dafür Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein Sinn, was gut ist und was schön ist in unserer Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und machen wir? Ja? Gut? Aber sicher? 95%? Die 5, wo bleibt diese 5%? Nein, Alhamdulillah, gestern war 80. Heute, von gestern bis heute sind das 95% geworden. Sag mir die 5, damit wir das jetzt aufheben. Ja, ist kein Problem. Hauptsächlich. Bist du sicher, dass Allah der einzige Gott ist? Im Herzen. Hast du dieses Gefühl, dass Allah der einzige Gott ist? Ja? Okay. Und bist du sicher, dass der Prophet, der Gesandte Allahs ist? Ja? Bist du bereit, den Islam zu lernen und zu praktizieren? Sicher. Ich will dich nicht sozusagen jetzt zwingen, aber wenn du den Islam annehmen willst, dann musst du das für sich selber entscheiden. Verstehst du? Und lernen. Hast du ihm Möglichkeiten zu lernen? Das ist wichtig. Aber diese 5%, was noch da ist, das kommt von Shaitan, indem er zu dir kommt und sagt, ja, bevor du das Ganze über Islam nicht kennst, dann kannst du kein Moslem werden. Und das sollst du vergessen. Die meisten Muslime, oder ich sage, 99% der Muslime kennen nicht alles vom Islam. Und die müssen viel lernen. Weißt du? Auch die großen Gelehrten lernen noch. Sie sagen, wir lernen von Geburt bis Tod. Von Geburt an bis zum Tod lernen wir immer. Und deshalb diese Sache, dass man sagt, ja, ich möchte das Ganze erstmal wissen, damit ich den Islam annehme, das ist nur von Shaitan. Deshalb, es gibt Grundlagen, wenn du diese Grundlagen hast in deinem Herzen, dass du diese Religion liebst, dass du deinen Schöpfer Allah liebst, dass du Allah bestätigst, dass du weißt, der Prophet ist der letzte Prophet und du bist bereit, ihm zu folgen, um den Islam mit Beweisen und Belegen, mit dem richtigen Wissen zu praktizieren. Wenn du das hast, dann kannst du den Islam annehmen. Und langsam, langsam baust du auf. Das ist erstmal lernst du, was ist der Glaube im Islam und so weiter. Und dann nimmst du den Islam, dann kommst du zu den anderen Themen. Erstmal Basis der Religion und das ist unser Glaube und dann das Gebet und so weiter. Okay? Sicher, willst du den Islam annehmen? Sag mir nicht mit Kopf. Ja, nein. Ja. Hat jemand dich dazu gezwungen? Sicher? Ja. Okay, nicht, dass die Leute sagen, ja, der war bei der Leipziger Imam und der hat Gehirnwäsche für ihn gemacht. Hat jemand für dich Gehirnwäsche gemacht? Keiner, auch der Leipziger Imam nicht. Okay, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oder Imam von Sachsen nennt man mich, kein Problem. Eine Ehre, Alhamdulillah. Okay, hat jemand dir was angeboten, Geld oder so, dass du den Islam annimmst? Bist du sicher, dass du den Islam aus freien Stücken und aus Überzeugung annehmen willst? Ja. Aus Überzeugung und freien Stücken? Okay, in Ordnung. Dann sagst du hinter mir, Glaubensbekenntnis, ich sage dir, was das bedeutet. Das bedeutet, es gibt keinen, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah. Und keinen, den man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad, der Diener Allahs und letzter Gesandter Gottes. Das wird nach ihm kommt kein Prophet, der ist der Letzte. Bist du damit einverstanden? Ja. Sicher? Ja. Nochmal überlegen. Die 5%? Schon weg. Schon weg, Alhamdulillah. Khair, dann sag hinter mir auf Arabisch. Ashadu. Ashadu. Ein bisschen lauter bitte. Ashadu. Allah. Allah. إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله سبحانه وتعالى دي سيدنا دو مس مسلم geworden offiziell und möge Allah سبحانه وتعالى دي سيدنا möge Allah سبحانه وتعالى dich festigen. Alles, was du vorher gemacht hast von Sünden, von schlechten Taten, inshallah, wenn Allah will, ist ab diesem Moment gelöscht, wenn du den Islam auch weiter praktizierst. Den Namen, den Vornamen. Wir müssen uns, du hast dir doch Gedanken gemacht. Ahmed. Ha? Ahmed. Ahmed. Hamed. Ahmed. Ahmed meinst du? Okay, mashallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich segnen. Ahmed, das ist auch der Name, der im Alten und Neuen Testament steht, von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil sein Name ist Ahmed Muhammad. Ahmed. Ja? Okay, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich segnen. Und wir haben einen neuen Bruder, er heißt jetzt Ahmed, er hieß früher Max, aber jetzt Ahmed, alhamdulillah, rabbil alamin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich segnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir haben jeden Tag Unterricht nach Maghrib-Gebet. Am Anfang wird das ein bisschen schwierig sein, aber wenn du immer mitmachst, dann wird das immer leichter und leichter werden. Und inshallah, dass du lernst, dass du weiter und langsam mit. Langsam. Nicht, dass du sofort, wenn du Fehler begehst oder wenn du etwas nicht weiß, dass du denkst, ja, ich bin schlecht, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht sozusagen geeignet, Muslim zu sein. Nein, du bist Muslim, du bist geeignet, aber du musst lernen. Und solange man etwas nicht weiß, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch nicht zur Rechenschaft ziehen. Das ist die Regel in unserer Religion. Die wollen Schwestern im Internet, inshallah. Wir machen nach dem Gebet ein bisschen Frage und Antwort und wir treffen uns morgen zum Unterricht in Italien. Subhanallah wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jetzt beim Gebet, du betest mit uns, du machst mit uns die Bewegungen. Wenn du auch nicht sagst, kein Problem. Du stellst dich wie wir und du machst mit wie genau wie wir. Okay? Und dann später lasse ich dir ein Bier, dass du den richtig beibringen. Allah